Lass den Blüten Schnee wehen über dein Haar. Unsere Kirschbäume blühen noch viele Jahre. Muss der Wiesengrund warten, ich such den Strauß. Die Sternblumen im Garten, dir später auch. Wenn ein Flugzeug dröhnt, wenn ein Regen fällt, wenn die Wolken sich röten, dass die Stadt nicht mehr stöhnt, dass der Himmel hält, dass der Himmel hält, richten wir die Raketen. Wenn ein Flugzeug dröhnt, wenn ein Regen fällt, wenn die Wolken sich röten, dass die Stadt nicht mehr schön, dass der Himmel hält, dass der Himmel hält, richten wir die Raketen. Sieh die Bäume sich neigen, tief vor dem Wind, wenn im Herbst an den Zweigen noch Äpfel sind. Mag selbst Winter Schnee wehen, Liebe beginnt. Die Eisblumen vergehen im Frühlingswind. Wenn ein Flugzeug dröhnt, wenn ein Regen fällt, wenn die Wolken sich röten, dass die Stadt nicht mehr schön, dass der Himmel hält, dass der Himmel hält, richten wir